Winter 1916-17. Als wir über den Lübbin-Prospekt kamen, waren wir schon viele Tausende. Etwa 50 Betriebe streikten und die Streikenden schlossen sich uns an, um gegen den Krieg und die zaristische Herrschaft zu demonstrieren. Die unzulänglichen Löhne, Mangel an Lebensmitteln, die Verzweiflung über den Krieg und unsere unermüdliche Agitation hatten viele zu uns Bolschewiki geführt. Unsere Losungen waren für Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg gegen Zarismus und Kapitalismus. Wir trugen Transparente mit der Aufschrift Nieder mit dem Krieg, es lebe die Revolution und rote Fahnen. Unsere Fahne trug eine 60-jährige Frau. Wir sagten ihr, ist dir die Fahne nicht zu schwer? Gib uns die Fahne. Sie aber sagte, nein, wenn ich müde bin, werde ich sie dir geben, dann wirst du sie tragen. Denn was habe ich, Pelageja Vlassova, Witwe eines Arbeiters und Mutter eines Arbeiters, noch alles zu tun? Anfangs sind wir in kleinen Streiks für bessere Löhne gestanden. Jetzt stehen wir in einem Riesenstreik in den Munitionsfabriken und kämpfen um die Macht im Staat. Viele sagen, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Die Macht der Herrschenden sei doch sicher. Wir würden immer wieder niedergeschlagen werden. Auch viele Arbeiter sagen, das geht niemals. Im Oktober 1917 ergriff das russische Proletariat die Macht. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Das Sichere ist nicht sicher, so wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten. Sind die Sieger von morgen und aus niemals wird heute noch.